Grafen wie Custom Legends. Du hast die 200.000 erreicht, mach weiter. So deine Ziele kommen weiter. Und denk daran, du machst das alles für dich und deine Tochter. Du bist selbstbewusst, motiviert und versuchst das Beste zu machen. Absolut spitze. Custom Legends, Mr. Beast wird sich freuen, dass du die Challenge von 200.000 erreicht hast. Custom Legends, Mr. Beast wird sich freuen, dass du die Challenge von 200.000 erreicht. Das Faust. Shoot.